Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 102, Nummer 102. Ja. Ich bin Mirko und herzlich willkommen, Mr. Co-Host Thomas. Test 1, 2, nee, das klingt gut. Also ich habe diesmal keinen Hall drin. Ja, freu dich. Gefreut? Okay. Ich habe mich jetzt genug gefreut. Du warst jetzt so ruhig auch immer. Vorhin warst du noch so aufgedreht. Vor einer Minute war ich noch so aufgedreht. Ja, ich habe heute meinen Vormittag 7 Stunden lang vorm Fernseher verbracht. Das macht dann schon etwas verrückt, allerdings nicht, um irgendwie Wrestling zu gucken. Ich habe meine Elton vs. Simon 3 DVD-Box, die gestern angekommen ist, in einem durchgeguckt. Und deshalb muss ich heute den December to Dismember Review alleine machen? Nee, gar nicht. Nee, und ich bin deshalb etwas aufgedreht, meint auf jeden Fall Thomas. Nein, es war sehr gut, also ich bin... Man hat schon den Eindruck, dass Mirko nicht mehr ganz klar denken kann, dass bei so einer... blödsinnige Show ja auch nicht überraschend. Nein, das ist keine blödsinnige Show. Nee, also ich fand ich super. 2 DVDs beinhalten die 8 Folgen der zweiten Showstaffel und dann gibt's noch eine DVD mit 3 Stunden nur mit Bonusmaterial. Vor allem das Bonusmaterial fand ich sehr ansprechend. Also kann ich nur empfehlen jedem und es ist übrigens auch sehr zu empfehlen für Leute, die die ersten Staffeln nicht gesehen haben, denn es gibt Highlights aus allen Staffeln, wo einige Wettkämpfe in ganzer Länge, einige gut zusammengeschnitten zu sehen sind. Ja, ich habe ja schon berichtet hier in der Sendung, dass ich mir mal 10 Minuten davon angeguckt habe und länger habe ich das leider nicht aushalten. Das war übrigens auch eine der schlechteren Folgen. Also es gibt in den 8 Folgen gibt es so 1 bis 2 Folgen, die mich nicht hundertprozentig überzeugt haben. Alle anderen sind super. Nix für mich. Nö. Aber ich habe heute auch, hier ist bei euch auch so verregnet. Jein, verregnen nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas frischer, was auf jeden Fall schon mal gut ist, denn dann ist hier mit meiner Playstation auf jeden Fall keine Höllenhitze, sondern nur Hitze. Also hier ist die ganze Zeit Regen und Regen und Regen und zwischendurch mal ganz, ganz kurz nur, dass kein Regen ist, von daher... Es ist recht dunkel hier, also ich könnte... Hier kann man auch nicht groß rausgehen. Ich habe heute auch relativ viel, jetzt nicht vom Fernseher, sondern am Computer gesessen und ich habe heute... gerade eben noch zum bis kurz vor Aufnahme das Ende der zweiten Staffel von Damages geguckt. Das ist eine hervorragende Serie. Also da bin ich sehr froh. Die haben ja ein bisschen, weil die ja doch relativ anspruchsvoll ist und dadurch nicht so hohe Quoten in den USA erreicht hat. Ich bin doch sehr froh, dass diese eine Firma da eingesprungen ist und es noch eine 4. und 5. Staffel geben wird. Die ersten beiden Staffeln waren auf jeden Fall schon mal super. Ist also kein Wunder, dass sie so viele Preise da in den USA gewonnen haben. Die ist wirklich hervorragend geschrieben, auch wenn die relativ kompliziert ist. Und auf die 3. Staffel, die liegt noch bei mir auf der Festplatte, da freue ich mich auch schon. Die liegt bei dir auf der Festplatte? Hast du dir die bei iTunes runtergeladen? Nein, ich habe die aufgenommen. Ach so. Ja, so ein Festplattenrekorder. Okay. Gut. Ja, ich sehe gerade, dass meine letzte Aufräumaktion hier auch nicht mehr viel von zu sehen ist. Wenn man diesen iTunes-Feed abonniert, da habe ich heute festgestellt, da kam ja heute irgendeine ganz komische Sendung von dir, wo ich ja gar nichts von weiß. Das heißt, da bin ich dann auch nicht der Co-Moderator. Wer ist denn da der Co-Moderator? Da kam heute eine ganz komische Sendung. Und was ist das für eine komische Sendung? Was für eine komische Sendung meinst du denn? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da auf Aktualisieren gedrückt und bei dem iTunes kann man ja Dropkick Drama jetzt auf dem iTunes abonnieren und da kam da irgendwie eine Audiosendung. Du meinst wahrscheinlich Wrestling's Weekly? Das könnte sein, dass sie so heißt. Ist sie da denn schon? Ich habe bis vor kurzem, war die da noch nicht? Also ungefähr 1 Stunde und 2 Minuten. Also das ist eine ganz lange Show und da ich da nicht Co-Moderator bin, würde mich das ja mal interessieren, wer ist denn da der Co-Moderator? Ja, da ist er ja, jetzt ist er auch. Ja, das ist Wrestling's Weekly. Da gibt es gar keinen Co-Moderator, das mache ich doch wahrhaftig alleine. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Ja, das dachte ich zuerst auch, aber ich habe das dann einfach gemacht. Ich habe mich dann einfach 7 Stunden vor den Fernseher gesetzt und dann kann man sich auch sehr gut selber unterhalten. Das hast du ja auch schon gemerkt. Während du quasi Elton und Simon aufgenommen hast, hast du geguckt, hast du das quasi zeitgleich aufgenommen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Nein, also es ist eigentlich gar nicht so langweilig. Ich dachte das auch erst. Ich hatte auch eigentlich geplant, okay, eine halbe Stunde. Weil ich habe ja früher auch schon immer alleine Sendung wo mal aufgenommen. Das war immer ein großes Desaster. Und ich habe gemerkt, wenn man alleine ist, dann bekommt man das nicht auf die Reihe, ein bisschen zu sprechen, ohne dass man da immer so viel Lücken hat und sich groß langweilt. Aber diesmal war es gar nicht so. Ich fand es sogar recht interessant, mit mir selbst zu diskutieren. Ach, du diskutierst mit dir selber. Widersprichst du dir denn manchmal auch, dass du sagst, nee, das halte ich also für ganz verkehrt? Nein, so schlimm ist es dann doch noch nicht. Und dann ein anderes Ich sagt, doch, das ist aber so. Ja, so im Kopf, aber das sage ich dann natürlich nicht. Ach so, dann ist dann gerade Stille und dann wissen wir, bei mir kommt Kopf, da spinnt es gerade. Ja, das ist dann wie bei Homer Simpson. Da gab es ja mal diese Folge. Ich glaube, da meinte er so, ich gebe euch jetzt meine volle Aufmerksamkeit, und dann ging da dieses Bild in den Kopf und da war irgendwie dieser Affe mit dieser Trommel. So läuft das dann hier zu Hause auch ungefähr ab. Also bei mir im Kopf sieht es aus wie bei Homer Simpson. Nein, das war natürlich nur ein Beispiel, das meine ich dann natürlich auch, nicht. Warum du dir solche komischen Sendungen wie, wie heißt das da, Elton und... Elton vs. Simon natürlich. Diese andere Kerl da anguckst. Ach, das ist eine gute Sendung, du, nichts gegen die Sendung. Nö, für Homer ist das eine gute Sendung. Für alle, bei denen es im Kopf so aussieht wie bei Homer Simpson, da sei die Sendung dringendstens empfohlen. Ja. Nein, wo waren wir gerade? Ich hatte gerade irgendwas erzählt. Nein, also, nee, ich bin wahrhaftig mit Wrestling's Weekly, das ist ja, das gab es ja eine ganz lange Zeit schriftlich auf der Website immer zu lesen. Das heißt, das liest du jetzt vor oder sagst du auch da? Nein, das lese ich nicht vor, das ist frei gesprochen. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht, so viel merken kann ich mir dann doch nicht. So, dann muss ich mir das jetzt hier gerade auch mal downloaden. Nein, das ist frei gesprochen von den Notizen her. Ja, es ist wahrhaftig eine Stunde geworden, hätte ich nicht mit gerechnet, aber es ist so passiert. Nächste Woche werde ich mal darauf achten, dass es nicht wieder so viel wird, aber das wird es jetzt auf jeden Fall jede Woche geben. Was ist denn der Inhalt dieser Sendung? Der Inhalt dieser Sendung ist wie in der schriftlichen Form die Reviews von Raw, NXT, Impact und SmackDown. Das heißt, ich gebe einmal den Inhalt wieder und... Was? Weil du guckst Impact jetzt doch im Moment wieder regelmäßig, also jede Woche. Weil ja, wahrhaftig. Zeit hattest du Impact ja mal ganz aufgegeben. Ja, so regelmäßig geguckt habe ich Impact bisher noch nie, außer jetzt. Musst du aber, wenn du eine Sendung, die willst du dann jede Woche machen? Das plane ich auf jeden Fall. Es wird aber auf jeden Fall nicht jede Woche eine Stunde, da werde ich dann schon drauf achten. Ja, das ist ja gut. Das ist, eine Stunde ist dann auch ein bisschen lang. Das heißt, dann haben wir ja nicht mehr viel zu besprechen, ne? Nein, das ist das Schöne, wir können immer schön viel Quatsch besprechen. Wenn du das schon alles vorgesprochen hast, da ist ja nicht mehr viel zu besprechen. Nein, wir haben natürlich Neuigkeiten, ich gehe da ja nur auf die Weeklies ein, wir haben Neuigkeiten, wir haben Pay-Per-View-Tippspiele, Reviews und einen ganzen Haufen anderem Quatsch, den wir besprechen können. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe... Wir müssten am Anfang noch den Errata-Block machen. Das heißt? Ja, weil du weißt, was Errata ist, ne? Dass die Korrekturen, wenn man einen Fehler in der vorherigen Ausgabe hatte, das kennt man üblicherweise von den Zeitungen, so weiß ich nicht, Spiegel oder Fokus, und wenn ja, da du, Thomas, das Problem ist, Zeitung stand, dann wird das in der nächsten Ausgabe korrigiert. Dann das Problem ist erstens, so einen eigenen Blog. Und bei den guten Zeitungen, wie zum Beispiel beim Spiegel, da gibt es diesen Blog ganz häufig nicht, weil da keine Faktenfehler drin sind. Und bei anderen Zeitungen, die ganz viele Fehler machen, da gibt es den häufiger. Ja, Thomas, das Problem ist allerdings nur, erstens hört sich keiner von uns unsere Sendung in vollem Maß wieder an, und zweitens, wenn wir das machen würden, dann würden wir ja die ersten 10 Minuten jeder Sendung damit verbringen, irgendwelche Fehler zu korrigieren. Aber wir haben in der letzten Woche einen wichtigen Fehler gemacht. Und zwar haben wir in der letzten Woche ja darüber spekuliert, woher der Simon Diamond denn kommt. Ja, Chris hatte mir da auch irgendwas noch gesendet. Ich habe die. Da ich hat er dir eine E-Mail geschickt, das hattest du mir ja weitergeschickt, dass der in der New, in der Blue World Order bei ECW gewesen ist. Ist richtig, das haben wir aber ja nicht öffentlich gemacht, soweit. Nein, aber da ist er auch demselben Fehler aufgesessen gewesen, den ich auch gedacht habe. Nämlich haben wir verwechselt Simon Diamond und Simon Dean. Simon Dean ist nämlich derjenige, der bei der WWE später bei SmackDown dieses Gimmick hatte mit dem Fitnesstrainer. Stimmt. Und Simon Dean ist derjenige, der als Nova mit diesem Hulk Hogan-Bart bei der Blue World Order in der ECW war. An der Stelle muss ich einfach mal Simon Dean hier bei YouTube eingeben. Oh, Batista gegen Simon Dean. Viscera Squash Simon Dean. Oh ja, das muss ich mir ja mal angucken. Ich habe das mal bei Wikipedia überprüft. Simon Dean heißt mit weltlichem Namen Michael Bucci, wohl ein Italiener, nehme ich mal an, und war in der ECW als Nova und bei World Wrestling Entertainment als Simon Dean. Der Simon Diamond hingegen heißt mit bürgerlichen Namen Pat Kenny und der ist ja heute noch da Road Agent bei TNA. Was jetzt aber ganz interessant ist, jetzt habe ich ja diese beiden verwechselt, Simon Diamond und Simon Dean, die gar nichts miteinander zu tun haben. Aber interessant ist, wenn du bei Wikipedia liest, dass der Simon Diamond im Mai 1998 sein erstes Match bei ECW hatte, und zwar gegen Nova, was ja wiederum dann Simon Dean ist. So kommt es dann wieder zusammen. Aber das sollte man nochmal auf jeden Fall korrigiert haben. Ja, gut der recherchiert. Pat Kenny und der andere heißt Mike Bucci und der Mike Bucci ist Simon Dean und der Pat Kenny ist Simon Diamond und der Mike Bucci war Nova bei der Blue World Order und der andere war der Tag Team Champion mit Simon Diamond bei der ECW zusammen mit Johnny Singer. Ja. Ja, das als Nachtrag dazu. Zur Fehlerkorrektur. Tja, da hatten wir uns wohl stark vertan. Das ist auch durchaus ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Das sind zwei verschiedene Personen. Ja, natürlich. So, dann, wo waren wir? Wolltest du noch was zu den News sagen? Ja, Tiffany ist verhaftet worden. Ja, was ist denn mit der passiert? Ja, die hat sich ja, das ist auch ganz interessant, das wusste ich vorher auch nicht. Drew McIntyre ist wohl ihr Ehemann, Freund? Genau. Freund? Nein, ich glaube, die haben sogar dieses Jahr erst geheiratet. Ja, auch interessant, wusste ich auch vorher nicht. Da gab es wohl in Los Angeles im Hotel einen Streit zwischen ihnen und Tiffany wurde da wohl von der Polizei abgeführt und ins Gefängnis gebracht. Ich weiß das nicht genau. Wie war das? Die wurde in Haft genommen, also ins Gefängnis gebracht und dann hat man da irgendwie so eine Kaution hinterlegt, die glaube ich gar nicht so niedrig war und mit dieser Kaution ist sie dann gleich wieder freigekommen. Und als sie dann da zur WWE kam, hat die WWE das halt auch mitbekommen und dann haben sie die sofort suspendiert. Ist richtig, daher ist das... Das ist auch dann jetzt relativ wahrscheinlich, dass sie nicht nur suspendiert wird, sondern auch gefeuert wird. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Tiffany mal live gesehen habe. Lass mich mal überlegen. Nee, haben wir nie. Ist denn bei SummerSlam nicht eigentlich geplant? Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Und zwar waren ja beim SummerSlam... Und zwar waren beim SummerSlam ja zwei Team-Matches geplant, einmal Alicia Fox gegen Melina, was auch weiterhin stattfindet, und das Tag-Team-Match Tiffany und Kelly gegen Laykool ist nicht mehr auf der Card vorhanden, wurde also wohl gecancelt. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas Neues, aber das Match wurde jetzt auf jeden Fall von der Card genommen. Muss ich mal gucken, ob ich die Card hier irgendwo sehen bekomme. Auf der WWE-Seite ist die Card. Und da sehe ich die ganze Zeit nur, wie man das bestellt. Wo ist denn jetzt hier die Card? Ja, auf jeden Fall haben wir heute neben dem Tippspiel vom SummerSlam auch noch vor, den TNA bzw. EV 2.0 Pay-Per-View Hardcore Justice zu reviewen. Ne, Thomas? Was machen wir? Hardcore Justice reviewen. Ja, das können wir ja mal machen. Ja. Hast du die Card? Ja, dann muss ich gleich meine Sternewertung und diese. Ja, dann tun wir das. Aber wir sind ja mit den News noch nicht durch. Nee, ich weiß auch nicht, was du da das Ganze machst. Pass auf, neben der Suspendierung von Tiffany, Matt Hardy wurde auch suspendiert. Nee, ehrlich? Ja. Oh, warum das? Zu fett geworden? Soll er jetzt abspecken? Ich weiß es noch nicht genau. Matt Hardy hat auf seinem Twitter-Feed geschrieben, dass er leider aufgrund der strikten Wellness-Policy der WWE suspendiert worden wäre. Also er selber war der Erste, der das irgendwie berichtet hat. Oh, zu dick geworden. Ich habe auf die WWE-News-Seite geguckt. Das klingt natürlich so, als wenn er da durch irgendeinen Drogentest durchgefallen ist. Das muss relativ neu sein, das habe ich heute Morgen beim Pro Wrestling Torch, da könnte ich ja eigentlich mal... Außerdem sollten wir natürlich noch auf den Tod von Lance Cade zu sprechen kommen. Ja, jetzt lassen wir mal erstmal mit Harvey hier abhandeln. Okay. Was sagst du denn dazu? Ich habe das gerade erst gehört, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, ne? Überraschend oder sagst du, ja, das ist nicht überraschend bei dem, so wie der aussieht und so wie der so bei dem, der mal immer nachts da am, weiß ich nicht, in irgendwelchen Kneipen am rumhängen und das nicht so überraschend, dass der viele Drogen... Ja, man weiß nicht, was der da so gemacht hat vom PC. Hier sehe ich erstmal noch gar nichts, also auf Figure 4 Weekly wird darüber noch gar nicht berichtet. Ich gucke jetzt beim PWE Torch. Genau. Aber da ist jetzt auch nichts. Post Binrod Tragedy, we see no all in böse. Also. Da muss ich mich erstmal anmelden, weil da habe ich ja einen VIP-Account. Dann kriege ich diese ganze alberne Werbung nicht. Werbung? Wo ist Werbung? Ach hier, Pharma-Rama. Werde der Held auf dem Feld. Dein Online-Bauernhof. Spiel mit. So, das wieder unser Werbeblock für die heutige Sendung. Da kriegen wir natürlich auch Geld für. So, dann gehe ich mal auf WWE News. Ja. Da gehe ich nicht drauf. Das geht zu lange. SummerSlam. Also gehen wir mal erstmal hier hin. Double Raw TV Taping und Popular iPhone App Show. Was ist das denn? Double Raw Taping WWE's New iPhone App. Oh, da muss ich ja mal gucken, ob man sich die downloaden kann. Naja, direkt hier mal gucken. Im App Store, ob es da denn was Neues gibt von der WWE. Das würde mich ja interessieren. Ja, ansonsten kann man sagen, dass die SummerSlam Card ganz interessant ist. Was ist denn das hier wieder für ein Mist? Ja, das, auf der Seite selber sehe ich auch noch nichts über die Matt Hardy-Geschichte. Was mich wundert. Weil auch in der Audioshow heute habe ich bei Wade Keller gehört, da hat er darüber berichtet. So, wollen wir mal gucken, was hier zur Final Card steht. Sheamus, Randy Orton, Kane, Rey Mysterio. Ja, dann sag mal was zu Lance Cade. Nee, sag du mal jetzt eben. Ich bin hier gerade am Suchen. Nee, du hast ja einen VIP-Account, du kriegst das, ja alles mit. Das Frauen-Match von SmackDown ist wohl einfach ersatzlos gestrichen, so wie ich das sehe. Ja, das sieht wohl so aus, es sei denn, da wird noch irgendwas zugefügt. Sondern einfach weg. Das ist ja gut, dann hat man ja die Chance, dass eines der anderen Matches ausreichend Zeit bekommt und vielleicht ganz interessant wird. Ja, das hat man vorher eigentlich auch, also das eine Match macht da jetzt nicht so große Unterschiede. Ja, das Problem ist, das sind ja auf offene Matches nur 3-4 Minuten sind mit dem ganzen Einzug und Videos vor und nachher sind das ja 10 Minuten und wenn ein anderes Match 10 oder auch nur 5 Minuten mehr bekommt, kann das schon einiges in der Qualität ausmachen. Ja. Oh, hier gibt es ja auch eine App vom Wrestling Observer. Kostenlose und die hat aber schlechte Bewertung. Hm. Die finde ich ganz gut, die benutze ich regelmäßig. Na, dann werde ich mir die jetzt auch mal runterladen hier. So, zu lange wollen wir heute nicht werden, deshalb, Also mehr als 10 Stunden habe ich heute auch nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht unbedingt. Muss nicht sein. Wollten wir dann mal mit dem Hardcore Justice Zeugs anfangen? Ja, du wolltest noch was zu Lance Cade sagen. Ja, im Alter von... Er ist an einem Herzanfall oder irgendwie einer Herzkrankheit, Herzschlag. Irgendwas am Herzen jedenfalls ist er gestorben. Ja, im Alter von 29. Und ja, es klingt verdächtig nach Drogen, Steroiden, also das Gewöhnliche, was man ja in den letzten Jahren des Öfteren mal gehört hat. Nur das Alter ist halt sehr, sehr jung, ne? Ja, und der ist ja vorher auch schon in, sozusagen in, die Amerikaner sagen da mal Rehab, Entzug gewesen. Ja, so ist das. Nähere Informationen gibt es dazu noch nicht. Nee, also die Autopsie wurde wohl angedeutet, 8 bis 12 Wochen wird das dauern. Und das, was ganz interessant noch ist, das könnte auch Auswirkungen auf die auf den Wahlkampf von der Linda McMahon haben. Dass die Leute jetzt doch wieder sagen, na, der war doch lange bei der WWE. Und während er bei der WWE sozusagen angestellt war, da sind die Drogenprobleme entstanden. Das ist ja doch relativ deutlich, dadurch, dass sie halt relativ viel übers Jahr hinweg ohne Pausen kämpfen müssen, dann sich relativ viel Verletzungen zuziehen, dann von Schmerzmitteln abhängig werden, zusätzlich, weil sie entsprechend aussehen müssen, teilweise dann halt noch Steroide nehmen. Da entsteht dann häufig diese Medikamentenabhängigkeit, die hat dann häufig Seiteneffekte, dass was weiß ich, irgendwelche Organe, Nieren oder so nicht mehr vernünftig funktionieren oder dann zum Beispiel das Herz Probleme bekommt. Und dadurch, dass es dann, das wird ja viel diskutiert in den USA, dass man doch mal im Prinzip ähnlich wie beim Fußball so eine Sommerpause schaffen muss, wo dann im Fernsehen halt eher Wiederholung und Best-Ost laufen, aber die Wrestler eine Chance haben, mal 3 Monate lang oder 2 Monate lang sich wirklich auszuruhen und zu erholen und dass deshalb WWE eigentlich, weil sie das nicht machen, eine Mitschuld an den ganzen Todesfällen der Wrestler. Wie findest du denn so eine Sommerpause? Und das wird wiederum dann Linda McMahon, die ja in diesem Wahlkampf sagt, sie hat das Geschäft gelernt, sie hat eine große Firma geleitet, kann das wiederum dann negativ ausgelegt werden. Was hast du gesagt? Wie fändest du denn so eine Sommerpause im Wrestling? Ich fände das ehrlich gesagt gut. Also auf dem ersten Blick denkt man natürlich, ach, das ist ja blöd, da musst du wirklich 2-3 Monate ohne neues Wrestling. Ja, das kommt drauf an, wie lange. Also 2-3 Monate ist schon eine schwierige Zeit, wenn es jetzt so einen Monat würde ich machen. Ansonsten wird es schwierig. Also ich fände das ganz gut, weil ich glaube, dass, auch wenn das dann in der Zeit ein bisschen langweilig werden könnte, ich glaube erstens, dass dann für andere Firmen, kleinere Firmen, eine gewisse Chance ist, in der Zeit was zu machen. Und zweitens glaube ich auch, dass man dann nach den 2-3 Monaten umso mehr Spannung ins Wrestling geht. Ich glaube, das wäre auch gut. Also sowohl vom Zuschauer her wäre das zwar dann eine schwierige Zeit, aber da die Vorfreude, wenn es wieder losgeht, wäre ganz gut. Für die Wrestler wäre es ganz gut, weil die eine Erholungsphase haben, und auch für die ganzen Schreiber wäre es ganz gut, weil die Schreiber können ja in der Zeit ruhig mal weiterarbeiten und mal sich ein bisschen längerfristige Storylines ausdenken, sodass die vielleicht auch wieder ein bisschen besser werden. Weil das ist ja mit Ausnahme der NXT-Storyline ist da ja im Moment gar nichts Besonderes. Die Frage ist, was machen dann so tägliche Radiosendungen wie von Figure 4 Weekly Online? Naja, die haben ja immer noch den Vorteil, also Figure 4 Weekly hat natürlich einen großen Vorteil, dass die nicht nur Wrestling, sondern auch MMA machen. Und beim MMA ist es halt so, die haben so viele Kämpfer, dass sowieso, wenn einer 3 Kämpfe im Jahr macht, ist das viel. Das heißt, die haben dieses Problem mit den Pausen nicht, weil die Kämpfer haben lang genug Pausen. Ja, das ist klar, aber ich meine, man kann nicht täglich eine Sendung zum MMA machen, natürlich, ne? Die können MMA machen, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass TNA versuchen würde, die Zeit auf jeden Fall zu nutzen, um dann stärker ins Geschäft zu kommen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb WWE sagt, nee, das wollen wir nicht. Lassen die es halt ein bisschen ruhiger angehen. Figure 4 Weekly hätte wahrscheinlich weniger Probleme, weil die haben so gute Kontakte, die könnten dann relativ viele Interviews mit älteren Wrestlern oder auch aktuellen Wrestlern oder anderen Leuten bringen. Pro Wrestling Torch hätte dann natürlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil die machen ja grundsätzlich kein MMA. Da weiß ich dann nicht, wüsste ich wirklich nicht, was die machen, obwohl die auch mit so die Stärksten sind, die das wirklich auch fordern. Aber ja, was gibt's immer zu berichten? Ich meine, Fußball-Bundesliga gibt's jetzt auch eine Pause oder gab's jetzt auch eine Pause. Das war jetzt dieses Jahr nicht so wild, weil die Weltmeisterschaft war, da hatten die Leute was zu berichten. Aber in den anderen Jahren gibt es keine Weltmeisterschaft. Da gibt es auch eine Sommer- und eine Winterpause für die Bundesliga. Und so eine Zeitung wie Kicker, die jede Woche erscheint, die finden dann trotzdem irgendwelche Themen, worüber sie schreiben können. Was weiß ich, dann spekuliert man über irgendwelche Wechsel oder macht irgendwelche anderen Geschichten. Das geht ja alle. Oder man macht halt Classic-Sendungen. Also Figure 4 Weekly macht das ja auch teilweise so, dass die sich dann alte Sendungen nochmal angucken und einen kleinen 10-20-Minuten-Block, wie wir heute mit December to December, geplant hatten. Und dann darüber berichten. Dann macht man halt in der Zeit öfter mal so eine Classic-Sendung. Also das fände ich nicht so schlimm. Ich fände das gut, aber ich bin mir auch sicher, dass das nicht kommt. Ich war auch ziemlich enttäuscht, dass Shawn Michaels, der hat sich, glaube ich, ja auch irgendwie zu dem Tod von Lance Gate geäußert und gesagt hat, wäre ganz tragisch, aber die WWE hätte da natürlich überhaupt keine Schuld dran. Und gerade so jemand, der sich das leisten kann, der schon so viel Geld quasi angespart hat, dass er nie wieder zurückkommen muss, obwohl er wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder für 1-2 Matches zurückkommt, der könnte sich das leisten, sowas auch mal zu fordern. Und gerade der müsste das wissen, weil er ja nun so früh in Ruhestand muss, weil er durch die ganzen Verletzungen und durch dieses jeden Abend kämpfen körperlich ganz schön angeschlagen ist. Ja, jetzt hast du aber auch genug geredet, du. Ich wollte schon noch sagen, dass ich ja, generell... Wenn du mir eine Frage stellst, Motor, das ist ja schlimm hier, du. Das können wir zusammenschneiden für die Zuschauer. Für die Zuhörer, Entschuldigung. Ach so. Ach Gott, oh Gott. Generell wollte ich noch sagen, ich bin immer dafür, dass Linda McMahon da von der Politik abtritt, damit wir wieder genug Blut im Fernsehen sehen. So, Thomas, ja. Möchtest du uns nochmal 5 Minuten was erzählen? Wollte noch was zu deiner Wochensendung fragen, weil ich habe bisher erst die erste halbe Stunde gehört. Aha. Besprichst du in deiner Wochensendung auch die neue TNA-Sendung, nämlich die TNA Reaction? Nein, die habe ich leider nicht gesehen bisher. Hast du die denn gesehen? Die würde ich dir mal ans Herz legen wollen, die würde ich dir empfehlen, denn die fand ich überraschend gut. Ja, hatte ich auch gelesen beim Pro Wrestling Torch, dass sie überraschend gut ist. Ich hatte dann so ein bisschen da geguckt und gesehen, da gibt es ja gar keine Matches, und da dachte ich, die kannst du dir schenken. Aber die ist sehr kurz, das sind 40 Minuten oder so, und es war ja diese Woche eine sehr, sehr gute Impact, meiner Meinung nach, mit ja quasi nur Matches. Ja, am besten war natürlich die letzte Szene mit RVD und Abyss, da habe ich mich ja natürlich gefreut. Das war ja wirklich albern. Die habe ich mir gleich 5-mal angeguckt. Also das war eine Katastrophe, weil da war ja wirklich, da haben sie ja so viel rote Flüssigkeit als Blut da rumgelegt. Also das war sehr ärgerlich. Ja, das fand ich auch. Das fand ich auch sehr schade, ausgerechnet in der Sendung, wo dieses großartige Tag-Team-Match ist, dass sie da so einen albernen Schlusspunkt setzen müssen. Ach was. Das haben sie natürlich dann, also gerade dieses Schlusssegment mit dieser Fortune, das haben sie natürlich dann sofort als Aufmacher für Reaction. Und das Reaction haben sie so ein bisschen quasi wie so eine Magazin-Nachrichtensendung über das aktuelle Geschehen in TNA gemacht. Und da haben sie dann zum Beispiel auch den Impact-Player der Woche, Motor City Machine Guns, als sozusagen Aufsteiger der Woche so ein bisschen präsentiert. Und fand ich eine sehr, sehr gute Sendung. Und wenn sie das immer so machen würden, dass in der normalen Impact-Sendung viel Wrestling ist und wenig Segmente und dann quasi die Storylines über dieses TNA-Reaction ein bisschen realistischer, als das in diesen gespielten Segmenten in der Impact ist, darstellen würden, dann glaube ich, hätten die eine wirklich gute Chance, auch mal ein bisschen besser zu werden. Wobei mir das bei TNA, bei The Whole FN Show schon wieder ein Ticken zu viel Wrestling war. Es war teilweise etwas, vor allem am Anfang, etwas gehetzt wirkend. Also so ein bisschen Promo zwischendurch so zum Verschnaufen darf ruhig sein. Hat mir nicht gefehlt. Ja, vor allem also am Anfang, als teilweise so 2-3 Matches so um 3 bis 6 Minuten nur gingen, da war es dann für mich zu gehetzt. Kann ich nicht sagen. Also mir hat die Sendung sehr, sehr gut gefallen. Sag mal, wie ist man, wenn man auf so eine Dose 3-mal draufklopft, dann soll die ja angeblich nicht so raussprudeln, ne? Na, ich werde das mal ausprobieren. So, 1, 2, 3. Haben wir doch mal gesehen. Ich weiß nicht, was du da trinkst. Uiuiui. Ja, hat geklappt. Halleluja. Das ist ja toll. Okay, kannst weiterreden? Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte, weil ich bin gerade hier immer noch am Suchen nach Matt Hardy. Was hat denn der für einen Twitter-Account? Ja, das suche ich gerade. Ja, das musst du nur googeln, das hast du da direkt dann. Warte, ich werde das mal für dich übernehmen. Red Bull, das macht noch aufgeweichter. Captain Charisma. Matt Hardy. Ach, das ist hier sogar schon drin. Matt Hardy Twitter, MySpace, suspendiert, Quiz, Wikipedia und 2010. Ach, suspendiert ist auch schon mit drin, du. Matt Hardy Brand. Über seinen Twitter-Account hat er quasi die Nachricht bekannt gemacht. Ja, ich gucke hier gerade. Matt Hardy Brand, ist er das? Ja, verifiziertes Konto. Ich höre Server. Ach, hier steht ja gar nichts. Also ich sehe hier nichts, das ist aber angeblich ein verifiziertes Konto, also das ist das echte. Also ich sehe hier nur Bilder von dem Access-Zeug. Myself and Christian at the SummerSlam Fan Access. Mal hier gerade mal gucken. Ja, das ist wirklich das echte Konto anscheinend. Aha, so, dann machen wir das nochmal anders. Naja, habe ich jetzt auch keine Lust mehr. So, wollen wir jetzt endlich mal mit dem Hardcore Justice anfangen? Ich dachte, wir machen heute mal wieder so eine kurze Sendung, aber... Ja, können wir machen. December to December, ne? Ich meinte eigentlich hier Hardcore Justice. Ach so, was war das denn? Ja, so ein oller Lama Pay-Per-View letztens hier. Ach, dieses traurige Spiel da vom TNA. Mhm. Ja, können wir machen. Boah, dieses Red Bull Sugar Free, das ist auch verdammt süß. Das solltest du an sich nicht trinken. Da sind ja irgendwie ganz viel Koffein und sowas. Gerade wenn du das in diese Zeit trinkst, dann wirst du heute Abend schlecht schlafen können. Ja, das ist ja witzig, du. Mann, nix. So, es beginnt. Erstmal kommt Tess raus und macht irgend so eine Durchsage. Genauer wollen wir das auch gar nicht wissen. Hast du da noch irgendeine Ahnung von? Diese Rolle war eigentlich Paul Heyman zugedacht und dann haben sie halt gesagt, okay, Tess ist der Kommentator und der hatte ja damals in der ECW einen guten Ruf und dann sollte er halt einfach rausgehen und sagen, wie toll das damals mit der ECW war und dass es heute Abend alles ganz toll wird. Aber was Besonderes war das jetzt nicht. Das war solide, war okay, aber es war jetzt nichts Herausragendes. Ja, halt ein kurzes Promo, ne? Genau. Hat aber, ja, so kurz war das gar nicht, hat aber sozusagen den Ton für den Abend schon gesetzt. Man hat gemerkt, es wird relativ wenig Wrestling geben und relativ viel ja, Promos und Zwischensegmente und Einblendungen. Es beginnt dann aber auf jeden Fall erstmal mit einem Match. FBI gegen Kid Cash, Johnny Swinger und wie heißt der andere? Diamond. Diamond Diamond. Ja, das alte Tag-Team, ne? Simon Diamond und Johnny Swinger, die waren ja bei ECW offensichtlich auch ein Tag-Team, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber so viel ECW habe ich damals auch nicht gesehen. Ja, über dieses Match hatten wir ja philosophiert, dass das durchaus sein könnte, dass das so passiert. Wir hätten nur gedacht, dass das quasi ein 8-Mann-Dreier-Tag-Team wird. Dass 3D zum Beispiel noch dazu kommt. Was, ein 8-Mann-Dreier-Tag-Team? Was ist das denn? Ja, ein 8-Team-Match. Du hattest letzte Woche darüber spekuliert, dass ja ganz viele Ein sozusagen. 8-Team-Dreier-Tag-Team-Match, dann sind das ja 24 Leute am Ring. Genau, hast du so ungefähr. Was, das hattest du da ist ungefähr das denn gestern interessant, in hast der du? letzten Sendung zusammengezählt. Das ist ja interessant. Du würdest auf jeden Fall gut zu TNA passen. Ja, dann sehen die Fans zwar nichts mehr, weil die alle im Ring oben rumstehen, aber macht ja nichts. Ja, das war ja auch eine gute Idee, die WWE jetzt bei NXT hat, dass die Trainer oder die Mentoren die Pros immer auf dem Ring dran stehen, damit einige Leute schlechter sehen. Aber das Ja, dann brauchen sie das Elend nicht sehen, du, das ist immer. ist sowieso eine Katastrophensendung. Aber ich finde das toll bei NXT, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, dass Michael Cole stärker ist als die meisten der Rookies. Zwei. Und, nee, das waren mindestens drei. Na, dann war es drei. Und, außerdem, ich glaube, es waren drei und es sind ja nur noch fünf drin. Und Josh Matthews, der hat dann noch mehr Punkte gemacht. Der war auch besser als zwei. Ja, Josh Matthews ist wahrscheinlich besser als vier von fünf Leuten. Der McGillicuddy und der Riley, die waren beide stärker als Josh Matthews. Ja. Okay, wollen wir nochmal auf Du das. wolltest jetzt was zum ersten Match vom Hardcore Justice. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe auch irgendwie so gar keine Lust, diesen blöden Pay-Per-View zu reviewen, weil der irgendwie gar nicht so toll war. Der war ziemlich blöd. Ja. Das erste Match hat das FBI gewonnen in 10 Minuten 45. 44. Und das, Da gab es einen Dance-Off drin. Leider ohne Wladimir Kozlov. Genau, das Wichtigste des Matches war eigentlich, dass mittendrin auf einmal ein Tanzwettbewerb zwischen den Teams veranstaltet wurde. So lässt sich auch erklären, warum man überhaupt auf die 10-Minuten-Marke gekommen ist. Ja. Deine Bewertung? 2 Sterne. Was erstaunlich gut. Das soll es den weniger geben, wenn ich so drüber nachdenke. 2,5 Sterne. Ich könnte das gleiche von mir sagen, aber naja. Zweites Match. C.W. Anderson gegen Too Cold Scorpio. Und der Too Cold Scorpio hat erstens gewonnen und war zweitens noch recht gut in Form. Also vergleichsweise gut. Ne? Und weg ist er. Sag mal auch was. Okay, dann nicht. Ja, Too Cold Scorpio hat so einen Moonsault noch so gezeigt und sowas. Ganz nette Highflying-Sachen. 6 Minuten 47, ich habe aus unergründlichen Gründen, wie auch immer, wieder 2,5 Sterne gegeben. Thomas, deine Wertung? Thomas, deine Wertung. Thomas, deine Wertung. Thomas, deine Wertung. Ja, dann nicht. Drittes Match. PJ Polacco. Kenne ich nicht, sagt man nichts. Trifft auf Stevie Richards. Richards hat gewonnen nach 6 Minuten 32, 1,5 Sterne. Thomas, deine Wertung? Thomas, ich lege sonst auf. Okay. Dann war da wohl die Verbindung unterbrochen. Und ich habe ganze Zeit für mich alleine geredet. Auch was Schönes. Okay, dann machen wir gleich einfach nochmal von vorne. War witzig, diese ungeplanten Sachen. Ach, schon wieder aufgelegt. Auch witzig. Ach ja. Und da Dropkick Drama ungeschnitten ist, werden wir das auch nicht rausschneiden. Die Zuschauer sollen ja alles mitbekommen. Ja, ich kann nur nochmal sagen, wie schrecklich ich Hardcore Justice fand. Das kann ich gerne immer wieder wiederholen. Gar kein Problem. Ansonsten Red Bull Sugar Free ist sehr süß. Nicht kaufen. Ich esse hier gerade von Haribo so ein Marshmallow. Speckzeug. Nächster Versuch. Und schon wieder aufgelegt. Genial. Leider konnte es aus technischen Schwierigkeiten, weil unser Telefon spinnte, zu keiner weiteren Aufnahme kommen. Das heißt, Thomas' Wertungen zu Hardcore Justice findet ihr im Post. Also hier, wo es auch alle Links gibt. Und auch die SummerSlam-Tipps wird es als Artikel in meinem Blog wrestlingblog.wordpress.com geben. Das war eine sehr merkwürdige Sendung.